gefällt. Und dann wir gelacht, aha, und dann wir geküsst. Nicht auf kleine Annemarie, wie's so üblich ist. Wenn die Sonne scheint, Annemarie, machen wir ne Landpartie. Heut noch sind wir jung, Annemarie. Grau, dann ist es auch, denn dann gehen die Kinder auch. Und die Oma und der Opa sind dann beide nur noch für die Enkel da. Wenn die Sonne scheint, Annemarie, machen wir. Wer die schöne Jugendzeit verträumt, holt nie ein, was er versäumt. Und dann wir gelacht, aha, und dann wir geküsst. Kleine Annemarie, wie so üblich ist. Ja, heute.